Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez Barilla sprach sich am 9. September auf der Pressekonferenz mit den in- und ausländischen Journalisten gegen die Sanktionen und den Druck der USA auf die TVRK aus. Er unterstrich, in Bezug auf den Kernsprengkopf-Explosionsversuch der TVRK wolle Obama zusätzliche Sanktionen über dieses Land verhängen. Das könne auf keinen Fall ein gerechtes Argument sein. Die Sanktionen sollen unbedingt aufgehoben werden.